Siebentens, freimaurerische Kampfesweise. Als Ludendorffs Werk Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse erschienen war, veröffentlichten die Großmeister der Großlogen in Deutschland am 15. September 1927 im Namen von 80.000 Freimaurern eine Erklärung, dass General Ludendorff die Freimaurer verleumderisch beleidige. Das Buch sei ein Pamphlet, das eine Entgegnung nicht verdiene. Herr Erich Ludendorff stütze sich auf dunkle und trübste Quellen, er bediene sich bewusst der unglaublichsten Verdrehungen und Entstellungen, er habe sich zur Verhetzung breiter Massen herabgewürdigt und so weiter. Nachdem der Zeuge Müllendorff zugegeben hatte, dass Ludendorff den Gang der Handlung des Rituals richtig darstellt, musste er folgende Erklärung zum Protokoll geben. Als ich diese Erklärung, die Erklärung vom 15. September 1927 seinerzeit unterzeichnete, hatte ich das Buch von General Ludendorff persönlich noch nicht gelesen. Ich habe mich auf die Mitteilungen anderer Freimaurer über die Ausführungen Ludendorffs verlassen. Heute ist mir nun so viel Material vorgelegt worden, auf das sich General Ludendorff stützte, dass ich die Erklärung in der damaligen Fassung nicht mehr aufrechterhalten kann und sie bedaure. Die Vernehmung der Hochgrad-Freimaurer hat im März 1932 stattgefunden. Müllendorff und Habicht haben ihre Aussagen beschworen. Die Vernehmung hat an 4 verschiedenen Tagen stattgefunden und wurde in Ruhe und mit Gründlichkeit durchgeführt. Im Januar 1933, volle 10 Monate nach der Vernehmung, versuchte nun Müllendorff in einer Eingabe an das Gericht das Ergebnis der Vernehmung abzuschwächen. Die große Landesloge, die an sich mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun hatte, und Müllendorff reichten gegen den Richter, der die Vernehmung durchgeführt hatte, eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei den zuständigen Gerichtspräsidenten ein. Die Beschwerde enthielt die unrichtige Behauptung, der Richter hätte Fragen zugelassen, die nicht zur Sache gehörten, die Zeugen seien einer seelischen Folter unterworfen worden, gegen den Willen der Zeugen sei durch meine Einwirkung ein tendenziöses und freimaurerfeindliches Protokoll entstanden und so weiter. Es folgen dann wieder die üblichen Behauptungen, das Brauchtum sei doch das Brauchtum der mittelalterlichen Werkmaurer, der Schurz sei nicht der Schurz des jüdischen Hohepriesters, sondern der Schurz des Werkmaurers. Das Brauchtum sei nicht jüdisch, sondern christlich, die Konkordanz sei eine Privatarbeit und so weiter. Die große Landesloge reichte eine Erklärung ein, in der gesagt wird, der 10., 11. und 12. Grad enthielten nichts Besonderes. Die Erklärung ist unter anderem unterzeichnet von dem Ordensmeister Balthasar Wolfrath, von dem oben genannten Witt-Huy und von einem gewissen Rosenthal. Selbstverständlich wurde der Beschwerde Möllendorffs und der großen Landesloge, von dem die Dienstaufsicht führenden Gerichtspräsidenten, keine Folge gegeben. Es wäre der Wunsch der Freimaurerei gewesen, den pflichtgetreuen, fleißigen und ungebundenen deutschen Richter, der die Vernehmung durchgeführt hatte, gemaßregelt zu sehen.